die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand. Beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.